Deutschlandfunk. Nachtradio. Wenn Computer ins Schwärmen kommen, Musik aus der Welt des Trance-Techno. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Und hier ist der Soundcheck. Computer ins Schwärmen kommen. Musik aus der Welt des Trans-Techno. Das ist das Thema im heutigen Soundcheck. Trans-Techno oder einfach nur Trans entstand Anfang der 90er Jahre, als Techno-Music noch eine breite Akzeptanz hatte. Vielleicht als Gegenbewegung zu den immer schneller und immer härter Trends vieler Produzenten dieser Zeit. Trans hat zwar als Rhythmusgerüst des Techno beispielsweise den klassischen Viervierteltakt und die dominierende Bassdrum, sorgt aber mit elegischen Synthi-Flächen, manchmal pathetischen Stimmen und harmonischen Piano-Klängen für eine ganz andere Stimmung auf der Tanzfläche und zu Hause. Es ist, wie der Titel dieses Soundtracks schon verrät, als würde der Computer, mit dem diese Art von Musik produziert wird, ins Schwärmen geraten. Und es gibt Produzenten wie Airwave aus Belgien, der es bestens versteht, diese schon fast ätherischen Klänge zu produzieren. Wir hörten Airwave von seinem Album Trilogique mit Sky Blues. Und typisch für viele erfolgreiche Trance-Produzenten ist, dass sie hierzulande nicht besonders bekannt sind, dafür aber in den USA, Spanien, England und vielen anderen Ländern. Gutes Beispiel Markus Schulz, der mal in Berlin und den USA lebt und mit seiner Art von melancholischen Trance zurzeit sehr erfolgreich ist. Hören wir Markus Schulz von seinem aktuellen Album Progression mit I Am. Duo Blank & Jones stammt zwar aus Köln und Umgebung, ist hier aber nur selten anzutreffen. Dafür in Paris, Houston, Mexico City, Toronto und vielen anderen Metropolen der Welt. Die beiden sind als DJs ziemlich erfolgreich und haben sich innerhalb ihrer 10-jährigen Geschichte immer mehr in die erste Liga der Trance-DJs gespielt, da sie auch einen sehr melodiösen Stil pflegen, der selbst Cure-Sänger Robert Smith überzeugte, mit ihm noch einmal den Hit A Forest neu einzuspielen. Hören wir von Blank & Jones, von ihrem The Singles Album, das Stück Watching the Waves. Ich habe beim Anhören diverser Trance-Techno-Stücke immer wieder an einen Song gedacht, der zwar unter der Bezeichnung Dreamhouse firmiert, aber auch der Trance-Musik einen Riesenhit geschenkt hat und in vielen Ländern auf Platz 1 der Charts landete. Die Rede ist vom Schweizer Musiker Robert Miles. Der Sohn italienischer Auswanderer hat 1994 mit seinem Stück Children eigentlich viele Elemente des heutigen Trance vorweggenommen und damit den Nerv vieler Menschen getroffen. So ist es kein Wunder, dass heute noch oft ähnliche Elemente wie elegische Pianomelodien à la Children, die Trance-Musik dominieren. Robert Miles hat mit dem Song eine Stimmung geschaffen, wenn auch in wesentlich schnellere und aktualisierter Form, die Trance-Musik sich heute abspielt. Hören wir das Original, hier ist Robert Miles mit Children. Thank you. Thank you. Fire and Ice mit dem Song Para Sempre. Viel elegischer kann man eigentlich kaum noch sein. Zu finden ist der Song auf einer Compilation des belgischen Bonsai-Labels, das gerade das 15-jährige Bestehen feiert. Trance-Musik heute, da sind Deutschland, Belgien und Holland ganz vorne. Und erst dann kommt England, die ja mal ausnahmsweise nicht unbedingt die Trendsetter sind. Ausnahme vielleicht das Trio Above and Beyond, die mit ihren Compilations ihre Art des Trance definieren. Und wenn die Briten selbst Hand anlegen, dann kann es auch schon mal in Richtung Popmusik gehen. Das heißt Trance mit Gesang, Strophe und Refrain, was kein Widerspruch sein muss. Hören wir vom Sampler Anjuna Beats Volume 5 Above and Beyond mit Home. Das britische Duo Underworld steht zwar eigentlich für progressive Dance-Music, hat aber immer wieder viele Aspekte des Trance auf ihren CDs verewigt. Underworld sind wegen ihren sphärischen Atmosphären, ihren treibenden Beats und ihren Vocoder-Stimmen gerade bei vielen Trance-Produzenten beliebt und man kann die Stimmung während eines Konzertes der Band nicht allzu sehr von einer Stimmung einer Trance-Techno-Party unterscheiden. Auch ihr neues Album Oblivion with Bells hat genau diese Elemente. Hören wir daraus Beautiful Burnout, hier sind Underworld. Wenn es in der Trance-Musik heute Stars gibt, dann heißt einer von ihnen Tiësto. Der holländische DJ und Produzent füllt riesige Konzerthallen und ist ganze 3 Jahre hintereinander, also von 2002 bis 2004, von den Lesern des britischen DJ Mag zum besten DJ gewählt worden und hat 2004 den Einmarsch der Athleten im Stadion von Athen während der Olympischen Sommerspiele musikalisch begleitet. Hören wir bis zu den Nachrichten von seiner Compilation In Search of Sunrise den Track Madras von der Formation Global Experience. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Deutschlandfunk.